Dialoge, Seite 104. Aus meiner Verfassung werde ich daher vor allem den Grundsatz der Ministerverantwortlichkeit streichen. Der Herrscher, den ich einsetze, wird allein vor dem Volke verantwortlich sein.